Ja, meine lieben Freunde, der nächste Song ist meinem ehemaligen Vermieter Ludwig Wernhagger gewidmet, der leider verstorben ist, von uns gegangen ist. Hier jetzt, bin tot im Kopf! In diesem Titel lebt sein Andenken weiter, ja! Und auf geht's jetzt hier! Macht alle mit! Bin tot im Kopf! Auf der Schattenwand, das Silberbild an der Wand. Bin tot im Kopf, lass mich gebrochen. Das Herz im Kirschen längst zerstochen. Und das Andenken an Ludwig Wernhagger lebt weiter.